Andacht vom 27.09.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Ursache und Wirkung. Leute, ihr lernt besser eine Lektion. Unsere persönliche Zeit mit Jesus ist für uns wichtiger geworden als alles andere. Heute früh wachte ich auf und Gott sagte, du musst Ursache und Wirkung verstehen. Ich überlegte, was das mit der geistigen Welt zu tun hat. Gott sagte, Reinhard, ich werde dir zeigen, wie wichtig das im Christenleben ist. Die Christen legen so viel Wert auf das Ergebnis, aber nicht auf die Ursache. Wenn die Menschen mehr Aufmerksamkeit auf die Ursache legten, käme die Wirkung automatisch. Ich las heute Psalm 23 und dachte darüber nach. Da ich noch nie einen Psalm in der Passion-Übersetzung gelesen hatte, las ich Psalm 23 heute in dieser Bibel. Das ist so wunderbar. David beginnt so: Jahwe ist mein bester Freund und mein Hirte. Er wird immer für alles sorgen. Leute, bitte denkt mit mir. Wir versuchen immer genug zu haben. Aber wenn der Herr unser Hirte ist, müssen wir das nicht mehr tun. Mein Freund, hör mir zu. Wir sorgen uns immer um das Ergebnis. Aber wenn wir auf die Ursache schauen, müssen wir uns um die Wirkung nicht mehr kümmern. Ein Beispiel. Die Ursache ist, ich trinke zu viel Alkohol. Die Wirkung davon ist, ich kann nicht mehr klar sprechen. Was tue ich dann? Ich denke, oh mein Gott, ich muss klar sprechen, ich muss aufpassen. Wie dumm ist das? Was du tun musst, ist, du musst weniger Alkohol trinken, dann wirst du nicht mehr lallen. Wie leben wir? Wir haben Stress, weil wir unsere Rechnungen nicht zahlen können. Wir bemühen uns, weil wir uns nach Versorgung ausstrecken wollen. Wie können wir immer nur auf das Ergebnis schauen? Die Ursache ist, der Herr ist mein Hirte. Er sorgt für mich. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Wie einfach ist das Leben mit Jesus? Aber Reinhard, da haben wir 1 Million Fragen dazu, denn so funktioniert das nicht. Ich war vor 30 Jahren bei einem Treffen der Gemeinde, zu der wir gehörten. Wir saßen um einen Tisch und mussten viele finanzielle Entscheidungen treffen. All die Leiter sprachen sehr fleischlich. Wir müssten aufpassen, wir hätten Verantwortung für die Finanzen und so weiter. Der Herr sagte ganz klar zu mir, Reinhard, triff nie eine Entscheidung aufgrund der Finanzen, sondern immer wegen mir. Ich möchte, dass ihr Leute diese Entscheidung trefft wegen mir, nicht wegen der Finanzen. Vertraut mir. Das taten wir und in den nächsten 1,5 Jahren erlebten wir übernatürliche Versorgung, die all unser Verstehen überstieg. Sage ich, seid dumm und werft euer Geld zum Fenster hinaus? Nein, hört, wenn der Herr euer Hirte ist, werdet ihr keine dummen Entscheidungen treffen. Lernt, dass der Hirte euch behütet und für euch sorgt. Ich fand heute etwas, was ich mein ganzes Leben lang noch nie entdeckt hatte. Wenn man ins Original schaut, steht da nicht Hirte. Es ist kein Namenwort, es ist ein Verb. Das habe ich noch nie gesehen. Es heißt also, der Herr behirtet mich, ich werde immer genug haben. Jetzt kommt die Frage, die ihr euch selbst beantworten müsst. Lässt du zu, dass der Herr dich behirtet? Wenn du das zulässt, wirst du immer genug haben, denn er wird dich nie zwingen, ihm zu folgen. Die Ursache ist, jeden Morgen weiß ich, der Herr behirtet mich, ich werde genug haben, dann wirst du nie Mangel haben. Wisst ihr, wie die meisten Christen leben? Sie behüten sich selbst und wenn sie Probleme haben, gehen sie zum Herrn. Sie tun, was sie wollen, sie kümmern sich nicht um die göttliche Versorgung und dann wundern sie sich. Oh, woher kommt plötzlich dieses Problem? Gestern Abend saß ich auf meiner Couch. Der Herr sagte zu mir, was er mir schon so oft gesagt hatte. Der Großteil der Kirche heute wird vom Antichrist geleitet und nicht von mir. Ich frage dich, bist du an dem Ort, wo Jesus dich behirtet? Wie oft berufen wir uns auf andere? Reinhard sagte, Matthäus sagte, der Pastor sagte. Hört, ich bin nicht euer Pastor. Jesus ist unser Hirte, unser Pastor. Wenn wir nicht zulassen, dass Jesus uns behirtet, werden wir seine Versorgung nicht erleben. Wir haben die falsche Ursache und werden immer das falsche Ergebnis haben. Ich bin überzeugt, dass Gott die Kirche zu wahrer Umkehr ruft. Umkehr ist, wenn wir uns von unseren falschen Wegen abwenden und unseren wahren Hirten vor alles andere stellen und ihm folgen. Viele von uns wissen nicht einmal, wie die Stimme des Hirten klingt, weil wir so vielen falschen Stimmen folgen und gehorchen. Dann haben wir das falsche Ergebnis und leben darin, weil wir nicht umkehren. Gott ruft seine Kirche zu wahrer Buße und Umkehr. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn die Braut zum Bräutigam umkehrt? Unser Leben wird so wunderbar werden und wir werden begeistert sein vom Bräutigam. Unser Mittelpunkt wird Jesus sein und wir geben uns ihm hin. Er ist unser Hirte. Hört, niemand, der Jesus wirklich erlaubt, ihn zu behüten, wird jemals Mangel leiden, denn erstens kommt der Glaube aus der intimen Beziehung zu ihm und zweitens wird dich der Hirte davor bewahren, dumme Entscheidungen zu treffen. Paulus spricht in 2. Korinther 9,8 über Geld, wenn er sagt, Gott hat überreiche Gnade für uns. Wir werden immer genug haben, deshalb können wir immer und überall großzügig sein. Eins unserer größten Ziele ist, zu den großzügigsten Menschen dieser Erde zu gehören, weil mein Hirte die großzügigste Person überhaupt ist und ich habe von ihm gelernt. Versorgung und Großzügigkeit ist also die Wirkung. Jeder, der dem Wohlstand nachläuft, hat nicht verstanden, wie das mit Ursache und Wirkung ist. Wer sich um seine Finanzen sorgt, weiß nicht, dass Jesus sein Hirte ist. Aber wenn ich glaube, dass er mich behirtet, dann werde ich als logisches Ergebnis auch die Versorgung erleben. Leben ist so einfach, macht es nicht kompliziert. Ich lese Vers 2 in der Passion-Übersetzung. Er bietet mir in seiner verschwenderischen Liebe einen Unterschlupf an. Den Unterschlupf bei ihm habe ich, weil er mir seine verschwenderische Liebe anbietet. Das ist mein Versteck. Was immer ich tue, wo auch immer ich bin, mein Hirte, der mich behütet, liebt mich verschwenderisch. Gestern waren wir in einem Park zum Picknicken. Wir lieben Picknicks und haben seit 10 Jahren keins mehr gemacht. Aber gestern machten wir ein gemeinsames Picknick. Ich beschloss, mir mehr Zeit dafür zu nehmen, als ich eigentlich hatte. Ehrlich, ich sage das mit Schmerz. Ich nehme mir zu wenig Zeit für Freizeit. Aber ich werde das ändern. Ich brauche das. Also, wir machten ein schönes Picknick, wir luden einige Freunde dazu ein. So waren da Debbie, Clayton, ich und ein paar Freunde und wir saßen dort im Park. Es gibt dort ein paar Leute, die mit ihrer Tasse durch den Park laufen und um Geld betteln. So ist die Kultur hier. So ein Mann kam in den Park. Er schaute mich an und schätzte wohl mein Alter. Meine Freunde gaben ihm ein Sandwich. Dafür war er sehr dankbar. Aber ich spürte ganz stark in meinem Herzen, dass ich ihm 100 Reais geben sollte. Normalerweise gebe ich solchen Leuten 2 Reais. Also gab ich ihm das Geld. Dann sagte ich zu ihm, setze dich zu uns und verbringe die Zeit mit uns. Doch er schämte sich, das zu tun. Er erzählte, dass er nur 34 Jahre alt und obdachlos war. Er erzählte uns von seiner schwierigen Kindheit. Und er wollte sich nicht zu uns setzen, denn er schämte sich. So nahm ich ihn an den Schultern und drückte ihn auf einen Stuhl. Und wir boten ihm alles an, was wir zum Picknick dabei hatten. Und das ist viel, wenn Debbie ein Picknick vorbereitet. Ich sollte ihm nur Gottes Liebe zeigen. So liebte ich ihn. Ich fasste ihn auch an. Ich sollte ihm all die göttliche Versorgung zeigen, die wir umsonst haben dürfen. Der Mann konnte das nicht fassen. Er war so voller Scham. Diese Erfahrung traf mich so tief. In mir war eine Liebe, die so tief war, ich konnte sie nicht erklären. Als der Mann weg war und es nicht mehr hören konnte, sagte ich zu Annalisia, ich liebe ihn so sehr, ich könnte auch mit ihm auf der Straße schlafen. Und Gott erklärte mir, du warst der obdachlose Mann und ich kam herab, um dir meine Liebe zu zeigen. Es ist die Liebe Gottes, die bereit ist, mit jemandem unter der Brücke zu schlafen. Genau das hat Jesus für uns getan. All das ging in mir ab, während dieser Mann beim Picknick bei uns saß. Wenn wir nicht in Gottes verschwenderischer Liebe für uns verweilen, werden wir nicht verstehen, welche Versorgung für uns bereitet ist. Jesus verließ sein himmlisches Zuhause, um herabzukommen und uns zu zeigen, wie geliebt wir sind. Welch einen wunderbaren Hirten haben wir. Es macht keinen Sinn, unser Leben selbst zu bestreiten. Jesus ist solch ein unglaublicher Hirte für uns. Er ist unser einziger Ruheplatz. Ursache und Wirkung. Wenn du seine Liebe zu deinem Ruheplatz, zu deinem Versteck machst, wird seine Versorgung dich immer begleiten. Was auch immer dich umgibt, du wirst einen Ort haben, wo du Ruhe findest. Schaut, was Paulus im zweiten Teil von Vers 2 sagt. Sein Weg führt mich an den Fluss des Segens. Sein Weg, nicht meiner. Ich garantiere euch, wenn ihr nicht an der Oase unglaublicher Ruhe lebt, seid ihr auf der falschen Spur. Unser Leben muss auf der richtigen Spur sein. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Als wir nach Brasilien kamen, wohnten wir in einer kleinen Wohnung in Goiânia. Sie war heiß, es war eng. Die Wohnung war groß genug für Debbie und mich, aber es waren ja immer Leute da. Daniel wohnte auch bald bei uns. Ich hatte keinen Platz für meine Kleidung, deshalb bewahrte ich sie im Büro auf. Aber wir waren sehr zufrieden mit der Wohnung. Und jetzt lebe ich in Sao Paulo und der Herr hat uns hier ein Haus bereitet, eine Villa. Wir genießen es, hier zu leben. Wir haben einen wunderbaren Blick. Wir leben sicher, praktisch und gut. Aber hört, mein inneres Gefühl von Frieden und Ruhe ist hier nicht größer, als es dort in Goiânia war. Warum? Weil ich auf seinem Weg bin. Wenn ihr auf seinem Weg seid, werdet ihr immer Frieden und Ruhe haben. Vers 3. Dort stellt er mein Leben wieder her und belebt es neu. Wo wird dein Leben neu belebt? Wo? auf seinem Weg. Viele Menschen verbringen so viel Zeit im Urlaub und sind immer noch gestresst. Warum? Sie sind auf dem falschen Weg. Hier geht es um Ursache und Wirkung. Sind Ferien gut? Klar. Ich werde im November mit meinen 5 wichtigsten Mitarbeitern und Freunden in den Urlaub fahren. Mit Debbie, Vinicius, Thaisa, Daniel und Annalisa. Aber ich bin nicht so dumm zu denken, dass mein Leben durch Urlaub wiederbelebt wird. Schaut, einer meiner liebsten Glaubenshelden ist Smith Wigglesworth. Er bekehrte viele Menschen. Jemand fragte ihn einmal, brauchst du denn nie Urlaub? Er antwortete, es gibt keinen Ort, wo man sich besser entspannen kann als in der Gegenwart Gottes. Wenn ihr das lernt, wenn ihr euch in seiner Gegenwart beleben lasst, in seiner verschwenderischen Liebe, werdet ihr überall hingehen und es genießen. Auch wenn ihr arbeitet, egal wo ihr seid, ihr werdet immer belebt sein. Denn es hat mit dem Hirten zu tun und nicht mit dem Ort, wohin ihr geht. Freunde, hört auf mich. Mögen diese Gedanken euch verfolgen. Ursache und Wirkung mit dem Hirten. Wenn ich dem Hirten erlaube, mich zu behirten, werde ich überall Versorgung, Ruhe, Frieden und Belebung meines Lebens haben. Mein Leben wird Spaß machen. Das ist nicht nur etwas, was mich heute früh in meiner Zeit mit Jesus berührte. Das war mein Weg mit Jesus über Jahrzehnte. Versucht nicht, die Wirkung zu ändern. Fragt, wo eure Ursache ist. Erlaubt Jesus, euch zu behirten. Und wenn ihr euren Weg mit dem Hirten verlassen habt, fragt euch, ist das der Grund für die Wirkung, die ich erlebe? Dann tu Buße und kehre zu ihm um. Matthäus, das ist ebenso dein Weg wie meiner. Teile etwas aus deinem Herzen. Von Matthäus. Etwas, was du, Reinhard, soeben geteilt hast, ist auch auf meinem Herzen. Ich dachte über die Christen in Brasilien nach und wie schwer es ihnen fällt, die Stimme des Hirten zu hören. Die Stimme unseres Hirten wurde in Jesus so klar. Jesus sagte in Johannes 10, meine Schafe kennen mich, sie erkennen und kennen meine Stimme und folgen mir. Das Problem ist, dass wir nicht gelernt haben, die Stimme des Hirten zu hören. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, ja, das ist Gottes Wille. Wir haben in unserem Leben den wahren Hirten verloren und durch Menschen ersetzt. Die große Herausforderung für uns ist, wir müssen zu unserem Hirten zurückkehren. Wir müssen aufhören zuzulassen, dass andere Menschen unser Leben bestimmen. Wenn wir nicht in die Einfachheit Jesu zurückkommen, wo er uns leitet, werden wir immer die Wirkungen erleben, die jetzt in unserem Leben sind. Sicher haben wir Geschwister im Glauben, die uns helfen. Aber in unserem Herzen muss ein Schrei danach sein, den Hirten zu hören, ihn in unseren Herzen zu erleben und mit ihm zu reden. Es gibt ein so tiefes Bedürfnis in unserem Leben, zu unseren Wurzeln zurückzukehren. Ich bitte euch alle, die hier zuhören, kommt zurück zur Einfachheit der Beziehung mit Jesus. Wir sorgen uns so sehr um die wahre Theologie. Wir kümmern uns so sehr darum, andere von unserer Theologie zu überzeugen. Wir sorgen uns allzu sehr um oberflächliche Dinge. Am Ende eines Tages ist dies dann das Zentrum unseres Christenlebens und wir vergessen die Einfachheit der Beziehung mit Jesus. Wir dürfen die Wichtigkeit der Beziehung mit Jesus nie ignorieren. Ich möchte hier noch zwei Verse eines anderen Psalms erwähnen. Psalm 34, 4 und 5, ich lese aus der Passion-Übersetzung. Hört auf mein Zeugnis. Ich rief zum Herrn in meiner Bedrängnis, er antwortete mir. Er befreite mich von all meinen Ängsten, von allen. Es ist egal, welche Angst das war, er befreite mich von allem. In meiner Bedrängnis antwortete er mir. Sei fröhlich in ihm, meditiere über ihn, wer und wie er ist. Mache sein Leben zu einem Teil von dir. Und Freude wird kommen, dein Gesicht wird von Herrlichkeit glänzen und nie mehr wird Scham dich bekleiden. In einer anderen Übersetzung steht, freue dich am Herrn und dein Gesicht wird strahlen. In der Mitte eurer Schwierigkeiten werdet ihr wissen, dass er da ist. Seine verschwenderische Liebe wird euch umgeben. Er setzt euch frei von all euren Ängsten. Ihr braucht nur die Beziehung zu Christus aufnehmen. Dann werdet ihr als Ergebnis ein ganz anderes Verständnis der Bibel haben. Reinhard, Matthäus und ich werden nie etwas anderes ins Zentrum unseres Lebens setzen als die Beziehung zu Jesus. Der Herr sagte vor 4 Jahren zu mir, Reinhard, nimm die Trompete in deinen Mund und rufe in die Welt. Der König kommt zurück, rennt zu ihm und umarmt ihn. Das mache ich treu. Tag für Tag. Danke.